Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 12. November 1792. Du wirst böse auf mich werden, aber ich kann mir nicht helfen, so gut deine und Göschens Meinung für mich ist, so habe ich doch die Sache abgeschrieben, eine Kalenderunternehmung, wozu ich nicht über ein Jahr wenigstens vorher Zeit habe, ist keine Arbeit für mich. Ich kann in der Geschwindigkeit auf mich nicht rechnen, und wenn ich fürchten muss, zur gesetzten Zeit nicht fertig zu werden, so bin ich der unglücklichste Mensch. Hier dringt Göschen in mich und dort das Appellationsgericht. Die Nächte zu sitzen, halte ich nicht aus. Hierzu kommt, dass mir der Stoff nicht gefällt. Ihn als ein warnendes Beispiel zu behandeln, ist ein geistloses Geschäft und wird er mit Begeisterung für die Größe, die er enthält, bearbeitet, so ist er für die jetzigen Zeiten bedenklich. Das Feuer, welches jetzt brennt, ehre ich als das Werk einer höheren Hand und erwarte ruhig den Erfolg. Ich mag weder Öl noch Wasser hineingießen. Was ich über diese Begebenheiten denke, darf ich nicht schreiben, und was ich schreiben darf, mag ich nicht denken, und die Behandlung sei, welche sie wolle, so ist schon der Titel in bösem Rufe. Ich habe Göschen die Fronde vorgeschlagen, wozu du ehemals Lust hattest. Huber könnte auch Beiträge liefern, und mit ein paar biografischen Aufsätzen werde ich noch fertig. Den Esprit de la Fronde habe ich hier, und dir würde es nicht schwer sein, daraus in Verbindung mit Rätz ein Gemälde von 8 bis 10 Bogen zu entwerfen. Das Übrige wären alsdann einzelne Schilderungen. Zur Ästhetik gratuliere ich, nur bitte ich um Schonung der Brust. Das Publikum liest du doch nicht? Dein K.